durchgezogen, so rollt sein Plätzchen aus und macht das Beste aus. Wenn sich die Sonne neigt und die Nacht noch gleich beginnt, dann wird die Party gut.